programm mir die Zukunft mir. der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Ich addiere und subtrahiere. Kontrolliere und komponiere. Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand.